Das klassische Hexenbuch aber heißt... Der wahrhaft feurige Drache. Oder Herrschaft über die himmlischen und höllischen Geister und über die Mächte der Erde und Luft. Mit dem Geheimnis, die Toten zum Sprechen zu bringen, die Anrufung Luzifers, Zitierung der Geister, der Verträge mit den Geistern und der hierzu erforderlichen Tinte, die Herrschaft über den Zauberschlüssel, den Geheimnissen der Wünschelrute, des Wunderstabes der Wiederbelebung, der Verzauberung der Feuergewehre, der Zurücklegung von 7 Meilen in einer Stunde, die Unterredung mit Verstorbenen. Verwandlung des Bleis in Gold, die Verwahrung gegen Pest, Seuchen, Gewitter, tollen und giftigen Biss, der Herstellung des Steins der Weisen und des kabbalistischen Kreises, der Verfertigung der Wünschelrute, des Prophetenstabes, des Ringes, des Unsichtbarmachens und des Salomonsiegels. Ferner, wie man glühendes Eisen angreifen, gewissen weiblichen Personen Liebe gegen sich einflößen, ihre Untreue verhindern und die verlorene Manneskraft wiederherstellen kann. Nebst der geheimen Mittel, sich die schwarze Henne mit den goldenen Eiern zu verschaffen, bei jedem Satz in der Lotterie zu gewinnen, des Kalenders bevorstehende Glücks- und Unglückstage und mit aller Welt in Frieden zu leben. Nach einem in Frankreich aufgefundenen Manuskript von 1522.